Deutschlandfunk. Dossier. Leben und Sterben. Da ist natürlich sofort die Frage. Und dabei sich den Forderungen der Umwelt stellen. Wer selektiert denn? Wer wählt denn aus? Tom Ray war völlig frustriert. Und daraus entstand dann die Idee. Weil die Evolution in der Regel Millionen von Jahren dauert. Also die Natur hat sich halt zum Beispiel die DNA ausgedacht als eine Möglichkeit. Algorithmen zunächst einmal nur rein experimentell anzuwenden. Organismen zu beschreiben. Ich bin davon überzeugt. Sie können eben Informationen im Bereich der Optimierung nur über einen selektiven Prozess. Die Computerwelt sich komplett andere mögliche evolutionäre Schritte wird mit einem einzigen, je nachdem welche Codierung ich wähle, digitalen Organismus als Urahne geimpft. Es ist ein Selbstläufer geworden. Darwins digitale Erben. Die Entwicklung technischer Systeme nach den Prinzipien der biologischen Evolution. Von Andrea Vogel. Program, I will crush you. Inside every computer system lives a world much like our own. How did you know I could hold my own out there? And corruption threatens the code of humanity. Der Spielfilm Tron thematisierte 1982 erstmals die Vorstellung, dass Computerprogramme ein Eigenleben entwickeln könnten. Der Film ging sogar so weit, den menschlichen Programmierer in die Welt der Programme real eintauchen zu lassen. Dort musste er sich mit mehr oder minder entwickelten Spezies virtueller Lebewesen herumschlagen. Eine abwegige Vision oder eine denkbare Entwicklung, zu der Charles Darwin mit seiner Entschlüsselung der Entwicklung des Lebens einen Weg weist. Without Tron, there would be no Toy Story. You got it. Wie Knospen durch Wachstum neue Knospen hervorbringen und wie auch diese wieder, wenn sie kräftig sind, sich nach allen Seiten ausbreiten und viele schwächere Zweige überwachsen, so ist es, wie ich glaube, durch Zeugung mit dem großen Baume des Lebens ergangen, der mit seinen toten und abgebrochenen Ästen die Erdrinde füllt und mit seinen herrlichen und sich noch immer weiter teilenden Verzweigungen ihre Oberfläche bekleidet. Charles Robert Darwin. Geboren am 12. Februar 1809 in Shrewsbury, Großbritannien. Er forschte an Bord eines Forschungsschiffs ihrer Majestät, der Königin Victoria, in den Jahren 1826 bis 1830 die Küsten Südamerikas. Wichtigstes Ergebnis dieser Reise ist eine Erkenntnis, die schmerzhaft verstümmelt als Survival of the Fittest, als Überleben der Tüchtigsten die Runde machte, und die Darwin in seinem Buch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampfe ums Dasein minutiös belegte. Fast 1 Milliarde Jahre dauerte es, bis nach der Entstehung der Erde das erste einfache Leben auftauchte. Noch einmal so lange, bis aus diesen einfachen Bakterien die ersten Mehrzeller wurden. Und erst im Paläozän, knapp 4 Milliarden Jahre nach Entstehung der Erde, tauchten die ersten Säugetiere auf. Ich darf mal von einem Experiment sprechen, was wir bei uns auch ausgeführt haben. Wer im Laufe eines einzigen Forscherlebens Evolution im Labor sehen und begreifen will, muss sich darum auf die Grundbausteine des Lebens konzentrieren. So wie Manfred Eigen, Direktor Emeritus des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen. 1967 Nobelpreisträger für Chemie. Er fragte sich, wie überhaupt die ersten rudimentären Lebensbausteine, die Nukleinsäuren, entstehen und sich im feindlichen Umfeld einer chemischen Ursuppe weiterentwickeln konnten. Wir haben eine Nukleinsäure der Länge 100 genommen, also die aus 100 Monomeren besteht. Das ist ein Satz, der aus 100 Buchstaben besteht. Und wir haben diese Nukleinsäure, die bestimmte Fähigkeiten hatte, sich zu reproduzieren, die spezifisch auf ein Enzym angepasst war, in eine neue Umwelt gesetzt, in der sie abgebaut wird. Und nun muss sie sich so ändern, dass sie sich schneller reproduziert, als sie abgebaut wird. Und das geschieht in wenigen Stunden. Was an der chemischen Basis des Lebens so fix geht, braucht für zusammengesetzte, hochkomplexe organische Gebilde entsprechend länger. Wenn wir ein organisches Wesen nicht länger wie die Wilden ein Linienschiff als etwas ganz jenseits ihres Fassungsvermögens Liegendes betrachten, werden wir jedem organischen Naturerzeugnisse eine lange Geschichte zugestehen. Eine Geschichte von Geburt und Tod, von vielen Geburten und Toden. Nachkommen werden in die Welt gesetzt. Einige dieser Nachkommen sterben, andere überleben und erzeugen wieder Nachkommen. Kein Kind gleicht in allem seinen Eltern. Einige Kinder bekommen gemischtes Erbgut von zwei Elternteilen. Wie zum Beispiel wir Menschen. Rekombination heißt diese Mischung. Ein Kind kann sich vielleicht schneller vermehren, ein anderes verträgt Hitze besser, ein drittes ist resistent gegen ein Gift. Welches stirbt? Welches lebt? Welches kann sich fortpflanzen? Das hängt von der Umwelt ab. Wer die passendste Eigenschaft hat, kommt am weitesten, gibt seine Erbinformation weiter, verbreitet sie, während die Individuen mit den falschen Genen aussterben. Das ist Selektion. Und wenn man es genau nachvollzieht, dann ist das auch die einzige Möglichkeit. Sie können eben Information aus Nichtinformation nur über einen selektiven Prozess erhalten. Alle diese Resultate folgen aus dem Kampfe ums Dasein. In diesem Wettkampfe werden Abänderungen, wie gering und auf welche Weise immer sie entstanden sein mögen, wenn sie nur für die Individuen einer Spezies einigermaßen vorteilhaft sind, die Erhaltung solcher Individuen zu unterstützen neigen und sich meistens durch Vererbung auf deren Nachkommen übertragen. Ebenso wird der Nachkömmling mehr Aussicht haben, leben zu bleiben, denn von den vielen Individuen dieser Art, welche von Zeit zu Zeit geboren werden, kann nur eine kleine Zahl am Leben bleiben. Ich habe dieses Prinzip, wodurch jede solche geringe, wenn nur nützliche Abänderung erhalten wird, mit dem Namen natürliche Zuchtwahl belegt. Letztlich geht es in der Evolution um die Veränderung und Weitergabe des Erbguts und damit der Information, die ein Lebewesen ausmacht. Aber was ist ein Lebewesen? Muss es ein auf der Kohlenstoffchemie basierendes materielles Gebilde sein? Die Entstehung und Weitergabe von Information ist auch in anderen Umwelten denkbar. Auf einem Go-Brett etwa. Hier erweckte der Mathematiker John Horton Conway Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts eine eigene Welt zum Leben. Life nannte er sein Experiment, bei dem Plättchen auf dem Go-Brett nach einfachen Regeln gesetzt und entfernt werden. In jedem Zug werden leere Felder besetzt, wenn sie genau drei Nachbarn haben. Die Idealkonstellation für eine Geburt, sozusagen. Bereits gesetzte Spielsteine mit weniger als zwei und mehr als drei Nachbarn werden dagegen entfernt. Sie sterben gewissermaßen, entweder an Mangel oder an Überbevölkerung. Conway und seine Mitarbeiter fanden Plättchenmuster, die wanderten, andere, die pulsierten. Ganze Plättchenpopulationen, die wuchsen oder ausstarben. Da die Lebewesen in Conways Live-Spiel ihre eigene Umwelt darstellen und die Variation nicht durch Zufall gesteuert ist, sondern durch die Regeln der Welt, wäre der Vergleich mit der Evolution materieller Wesen in der realen Welt zu weit hergeholt, um daraus Schlüsse auf die Vorgänge in der Natur zu ziehen. Eine fast reale Computerwelt schuf dagegen der Softwareentwickler Carl Sims in den 90er Jahren. Er simulierte Umwelten mit physikalischen Eigenschaften. Festen Boden mit Hügeln und Tälern etwa oder Ozeane. Und in diesen Umwelten ließ er Klötzchenwesen evolvieren. Unterschiedlich große Quader, verbunden durch elastische Gelenke, bewegt von elektronischen Muskeln. Diese Wesen mussten vor allem eines tun: sich vermehren. Dazu brauchten sie die Klötzchen, die in der Landschaft herumlagen. Der Kampf ums Dasein ist in Carl Sims Computerwelt also ein Wettlauf um Bausteine. Als Gewinner gilt der Schnellste. Mit dieser einfachen Vorgabe entwickelten sich die erstaunlichsten Lebens- und Bewegungsformen. Bekanntes wie schlängelnde Schlangen, krabbelnde Käfer und Stelzenläufer, aber auch Skurriles und Befremdliches – Wesen, die rollen und hüpfen, sich aufrichten und fallen lassen auf die merkwürdigsten Arten. Diese ungeregelte Entstehung von Formen erinnert an die Schöpfung von Tieren in der kambrischen Explosion, in der viel mehr experimentelle Formen erschaffen wurden als jene, die bis heute überlebt haben und uns vertraut sind, findet der Evolutionsbiologe Tom Ray. Er wollte dem Evolutionsprozess noch mehr Freiheiten geben und schuf darum seine eigene Computerwelt, Tierra. Tierra is a system invented by an evolutionary biologist, Thomas Ray, from the United States, and he was working in the rainforests of South and Central America. Tierra wurde von einem Evolutionsbiologen namens Tom Ray aus den Vereinigten Staaten von Amerika erfunden, der in den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas gearbeitet hat, erklärt Christopher Nehanyu von der Universität Hertfordshire in Großbritannien. And he wanted to see evolution in action. He was quite frustrated because the time scale of evolution. Und er wollte die Evolution in Aktion sehen. Er war ziemlich frustriert wegen der Zeitskala der natürlichen Evolution. Die braucht Millionen von Jahren, bevor man etwas sehen kann. Aber er wollte sehen, wie Evolution vor seinen Augen geschieht, sehr schnell. Darum hat er das Tierra Operating System entwickelt, den Tierra Computer. Der ist genauso gebaut, dass Evolution im Computer stattfinden kann. Die Computerwelt wird mit einem einzigen digitalen Organismus als Urahne geimpft. Es ist ein Maschinencode-Programm mit 80 Bytes, das sich zuerst selbst prüft, um seine Größe und seinen Ort im Speicher festzulegen. Es weist dann seinem Nachkommen einen freien Speicherplatz zu, in dem es das Speicherverwaltungssystem des darwinistischen Betriebssystems benutzt. Dann kopiert es Byte für Byte seinen Code von sich auf den Nachkommen. Nach der Replikation entlässt es das Nachkommenprogramm als einen unabhängigen Prozess. In Tierra wachsen nicht Wesen aus mehr oder weniger frei gewählten Komponenten in einer ebenso frei ausgewählten simulierten Umwelt. Tierra lässt die Evolution im Computer auch wirklich im Computer stattfinden. Die knappe Ressource, um die gekämpft werden muss, ist Rechenzeit. Die Lebewesen, die kämpfen, Computerprogramme. Programme zum Beispiel, die ein bisschen an Computerviren erinnern. Sobald sie ausgeführt werden, vermehren sie sich. Anders als kommerzielle Computerprogramme macht das Tierra Operating System beim Kopieren der Programmwesen absichtlich Fehler. Mutationen. Die Kopien unterscheiden sich damit von den Originalen. Wegen der begrenzten Ressourcen finden nicht beliebig viele von ihnen im System Platz. Wenn der Speicher eines Computers voll wird, beginnt das darwinistische Betriebssystem, ältere oder stärker beschädigte Programme zu löschen, um Platz für die Geburt der nächsten Generation zu schaffen. Das Löschen eines Prozesses durch das Betriebssystem ist das Analogon des Todes. Damit schafft Tom Ray in Tierra Variation und Selektion, also Evolution. Wie gut die Evolution in Tierra arbeitet, davon kann sich jeder selbst überzeugen, der es ausprobieren möchte. Denn Tierra ist eine Simulation oder Emulation, wie die Experten sagen, die auch auf dem heimischen Computer läuft. Das Urindividuum einsetzen und schon geht es los. Es entwickelt sich. An entire population which arose from it replicating, okay, with the variation and so on. And eine ganze Population durch Replikation, Variation und so weiter. Und schon sehr bald entdeckt man Entitäten, die gar nicht vollständig sind, Parasiten. Denen fehlte die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Aber dafür konnten sie die Maschinerie anderer Individuen nutzen, ihre Körperteile, ihre Informationen. Das ist eine echte Ressource, die sie nutzen. Genau wie Parasiten in der organischen Welt nutzen die Parasiten der digitalen Welt die Informationen ihrer Wirte. In this kind of digital evolution, this digital world, these parasites were using information from their hosts. Inside every computer system lives a world much like our own. This is not just a game. Künstliches Leben, Artificial Life, nennt sich die Forschungsrichtung, die Leute wie Tom Ray, Carl Sims, Christopher Nehanyu und andere verfolgen. Ihr Ziel, noch weit entfernt, ist zu verstehen, wie sich Leben auf der Erde entwickeln konnte, wie die Natur Ordnung aus dem Chaos hervorbringt. Und ein bisschen Spaß, Gott zu spielen für selbst kreierte Computerwesen, macht es vielleicht auch. dass in Computersimulationen, die auf die Prinzipien der Evolution bauen, mehr stecken kann als hübsche Computerspielereien, zeigen ganz praktische Anwendungen solcher evolutionären Algorithmen. Eine typische Anwendung ist das Sortieren. Also baut man kleine Programme, die Listen sortieren können und die sich entwickeln. Aber die arbeiten leider nicht besonders gut. Und so fragt man die Biologen, woran mag das liegen? Die Antwort? Vielleicht leben diese Sortierwesen in einer zu einfachen Umgebung. Also führt man eine zweite Population ein, eine Population von Listen. Diese Listen werden belohnt, wenn sie schwer zu sortieren sind. Dann dürfen sie sich vermehren. Und die Sortierer werden belohnt, wenn sie gut sortieren. So bekommen sie so eine Art evolutionäres Wettrüsten, bei der die eine Population versucht zu sortieren und die andere nicht sortiert zu werden. So werden die Sortierer immer ausgefeilter und die Listen immer schwieriger zu ordnen. Und damit bekommen sie wirklich gute Sortieralgorithmen. Der hehre Anspruch, die Welt zu verstehen, ist in solchen Anwendungen auf die Lösung praktischer Probleme heruntergebrochen. Zu Darwins digitalen Erben, die in diesem Sinne arbeiten, gehört auch Hans-Paul Schwefel, Professor am Lehrstuhl für Systemanalyse der Universität Dortmund. Er gehört zu den ersten, die in Europa Evolution an technischen Systemen betrieben haben. Das war an der Technischen Universität Berlin. Ich war studentische Hilfskraft an einem Institut für Strömungstechnik, studierte Flugzeugbau, traf dort einen Kommilitonen, Ingo Rechenberg, und wir beide fingen an, das, was wir gelernt hatten, anzuwenden, nämlich die Ideen der Kybernetik und der Bionik. Und unsere Idee war, anders als die üblichen Forscherteams vorzugehen, um beispielsweise optimale Strömungsformen im Windkanal zu entwickeln. Ein Blech im Windkanal. Vielleicht ein Modell für einen Heckspoiler am Auto. Welche Form sollte dieses Blech haben, damit es einen möglichst kleinen Strömungswiderstand hat? Diese Frage haben die damaligen Jungwissenschaftler der Evolution gestellt. Das fitteste Blech hätte genau die richtigen Knicke und Winkel, mit denen das Blech eine besonders gute Figur im Windkanal macht. Das Erbgut oder die potenziellen Lösungen dieser experimentellen technischen Evolution waren also Parametersätze, eben jene Winkel, die die Form des Bleches beschreiben. Die Umwelt, in der sich das Blech behaupten musste, der Windkanal. Wir haben gesagt, das kann man einem Automaten übertragen. Der muss eine Rückkopplungsschleife haben und beispielsweise so arbeiten wie die Evolution. Genauer gesagt, am 12. Juni 1964 fanden die ersten Experimente am Windkanal dazu statt. Und wir hatten uns eine Aufgabe gestellt, bei der wir das Optimum kannten. Und das war nur zu zeigen, ob der Algorithmus in seiner ganz simplen Form auch wirklich in der Lage war, das Optimum zu finden. Herkömmliche mathematisch orientierte Strategien fanden das nämlich nicht, weil sie stecken blieben aus verschiedensten Gründen. Und diese Evolutionsstrategie, wie wir das Ganze nannten, funktionierte. Während bis dahin die Winkel im Blech Schritt für Schritt von Hand verändert wurden, sollte jetzt die Evolution diese Arbeit machen. Zufällige Veränderungen, also Mutationen im Erbgut des Blechs, sorgten für Nachkommen. Und die Selektion sorgte dafür, dass automatisch die beste Form behalten und die schlechten verworfen wurden. Schon bald schmiegte sich das Blech perfekt in den Wind. Ja, dann ging es so weiter, dass wir beide irgendwann aus dem Institut hinausgeworfen wurden. Das Neue hatte es auch in der Wissenschaft noch nie leicht, sich durchzusetzen. Eine Erkenntnis, der sich schon Charles Darwin gegenüber sah. Ich habe früher mit sehr vielen Naturforschern über das Thema Evolution gesprochen und bin auch nicht einmal einer sympathischen Zustimmung begegnet. Wahrscheinlich glaubten damals einige an Entwicklung, aber entweder schwiegen sie oder sie drückten sich so zweideutig aus, dass es nicht leicht war, ihre Meinung zu verstehen. Während Schwefel und Rechenberg in Berlin ihre evolutionären Strategien erfanden, entwickelte John Holland in Ann Arbor, USA, die genetischen Algorithmen. Er optimierte Bitstrings, Folgen aus Nullen und Einsen, die er als eine Art genetischen Code des Computers auffasste. Holland legte besonderen Wert auf genau die Komponente, die bei Schwefel und Rechenberg noch keine Rolle gespielt hatte, den Sex. Biologisch ausgedrückt, die Möglichkeit der Rekombination. Dies veranlasst mich, einige Worte über das zu sagen, was ich geschlechtliche Zuchtwahl genannt habe. Diese Form der Zuchtwahl hängt nicht vom Kampfe ums Dasein in Beziehung auf andere organische Wesen oder auf äußere Umstände ab, sondern von einem Kampfe zwischen den Individuen des einen Geschlechts, meistens der Männchen, um den Besitz des anderen Geschlechts. Das Resultat desselben besteht nicht im Tode, sondern in einer spärlicheren oder ganz ausfallenden Nachkommenschaft des erfolglosen Konkurrenten. Diese geschlechtliche Auswahl ist daher minder rigorös als die natürliche. Ein geweihloser Hirsch und ein spornloser Hahn haben wenig Aussicht, zahlreiche Erben zu hinterlassen. Eine geschlechtliche Zuchtwahl, welche stets dem Sieger die Fortpflanzung ermöglicht, wird ihm unbezähmbaren Mut, lange Spornen und starke Flügel verleihen. Wie weit hinab in der Stufenleiter der Natur dergleichen Kämpfe noch vorkommen, weiß ich nicht. An Sex denkt Dr. Markus Ollhofer vom Honda Research Institute Europe in Offenbach nicht, wenn er dieses Geräusch hört, sondern schlicht an eine Optimierungsaufgabe. Er und seine Kollegen entwickeln in ihrem Labor Flugzeugturbinen mit Hilfe evolutionärer Prinzipien. Eine Turbine besteht aus unterschiedlichen Bereichen, in denen Luft beschleunigt oder verlangsamt wird. In den Teilen sind kleine Luftschaufeln und die sind halt ausschlaggebend für Effizienz und anderen Dingen wie zum Beispiel Lärmerzeugung. Diese Luftschaufeln optimieren Ollhofer und seine Kollegen. Im Prinzip tun sie also etwas ganz Ähnliches wie Schwefel und Rechenberg mit ihrem Blech. Mit einem kleinen Unterschied. Ollhofer und seine Kollegen können es sich nicht leisten, ihre Optimierungsgegenstände tausendfach zu verändern und im Windkanal zu testen. Eine Turbine ist wesentlich komplexer aufgebaut, besteht halt aus Hunderten von diesen Schäufelchen, die ein sehr komplexes Gebilde letztendlich erzeugen. Und da Modifikationen dran vorzunehmen und die Turbine wieder neu zusammenzusetzen, ist halt extrem aufwendig. Und teuer. Und langwierig. Turbine umbauen, auf Zeit im Windkanal warten, Tests machen, Daten auswerten, Turbine umbauen. Und das Kind für Kind, Generation für Generation. Und auch die Frage, was ist optimal, ist für die Luftschaufel nicht so einfach zu beantworten. Einerseits soll an ihr möglichst wenig Energie verloren gehen, andererseits soll sie aber den Luftstrom möglichst günstig lenken. Und dann muss die Turbine am Ende auch noch möglichst leise sein. Kriterien, die einander teilweise widersprechen. Solche komplizierten Aufgaben lassen sich am besten im Computer lösen, mit virtuellen Luftschaufeln in einer simulierten Turbine. Die Evolution mutiert oder verändert die Form eigentlich anhand der Parameter, die die ganze Struktur beschreiben. Beschrieben wird die Struktur also auf dem Genotypen praktisch durch Kontrollpunkte, wie wir sie nennen. Das sind also Punkte, die im Raum verteilt sind, durch die wir dann eine möglichst glatte Linie, einen sogenannten Spline, legen. Und dieser Spline beschreibt dann praktisch das wirkliche Blatt, also den Phänotypen. Ollhofer und seine Kollegen malen im Prinzip ein Bild ihrer Schaufel im Computer. Zahlenkombinationen kodieren dieses Bild, ähnlich wie in der Natur die Basenpaare der DNS einen Körper und seine Funktion kodieren. Solche Codes sind nichts Besonderes. Man benutzt täglich welche, gerade jetzt zum Beispiel, die Sprache. Wenn Ingenieure über Luftschaufeln reden wollen, brauchen sie keine Turbine in ihrer Nähe zu haben. Sie benutzen einfach das Wort Luftschaufeln oder Blade, wenn sie Englisch reden. Oder sie schreiben es auf ein Blatt Papier. B-L-A-D-E. Das alles sind Codes, die den Umgang mit dem Triebwerk, zumindest im Gespräch, deutlich erleichtern. Mit Codes kann Evolution hervorragend arbeiten. Statt Arme anzubauen, Augen zu entfernen oder eben an Luftschaufeln herumzubiegen, ändert sie nur ein paar Zahlen. Entweder durch Rekombination, dann mischt sie die Codes mehrerer Eltern, oder durch Mutationen, also kleine zufällige Veränderungen des Codes. Und aus den veränderten Codes werden dann die neuen Individuen bestimmt. Ja, die Veränderungen, die dabei entstehen durch eine Veränderung der Punkte, sind halt, dass die Schaufel zum Beispiel an der Vorderseite spitzer werden kann oder sich abknicken kann oder dass auch manchmal kleine Beulen praktisch auf dem Blatt entstehen, die dann im Endeffekt eine aerodynamische Wirkung haben. Die virtuellen Blades müssen sich anschließend in einer virtuellen Turbine bewähren. Die Umwelt wird natürlich simuliert. Und zur Simulation nimmt man halt die Randbedingungen an, die in der Turbine auch erwartet werden. Also man weiß ungefähr, wie sind die Drücke, wie sind die Temperaturen innerhalb der Turbine. Die beeinflussen halt die Eigenschaften der Luft. Und genau diese Eigenschaften, die man erwartet in der Turbine, werden auch dann im Computer simuliert. Und so kommt die Evolution in Gang. Virtuelle Luftschaufeleltern bekommen virtuelle Luftschaufelkinder. Bei Ohlhofer und seinen Kollegen bekommt ein Elternteil, ganz ohne Sex, mindestens 10 mutierte Kinder. Die stellen in einer virtuellen Turbine ihre Fitness unter Beweis. Das beste Individuum überlebt und zeugt die nächste Generation. Weil es mehrere Kriterien gibt, die die Schaufeln möglichst gut erfüllen sollen, braucht es mehrere Durchgänge. So entstehen mehrere unterschiedliche Populationen sozusagen, die sich nach unterschiedlichen Optima hin entwickeln. Und am Ende gibt es mehrere, auf ihre Art jeweils optimale Lösungen, sogenannte Pareto-Optima. Man würde eigentlich ganz gerne bei so einer Optimierung immer die Leistung der Gesamtturbine und die Eigenschaften der Gesamtturbine im Auge haben. Leider lässt sich das nicht berechnen, sondern simuliert und berechnet eigentlich immer die Qualität von einem sehr kleinen Teil. Man überlegt sich, welche Eigenschaften muss dieses kleine Teil der Turbine haben, damit die Gesamtleistung optimal wird. Letztendlich zeigt sich dann aber erst immer, wenn man dieses Einzelteil dann ins Gesamtkonzept eingebracht hat, welche Veränderungen dadurch entstehen. Das heißt, die Designer von solchen Turbinen können teilweise auch nicht ganz genau sagen, welche Eigenschaften sie nun haben wollen. Darum gibt man ihnen am besten möglichst unterschiedliche Pareto-optimale Lösungen, die jetzt spezialisiert sind auf bestimmte Kriterien. Und die können dann meist relativ gut entscheiden, was nun das Optimum für das Gesamtkonzept sind. So ganz können die Ingenieure die Optimierung ihrer Turbinen doch nicht der Evolution überlassen. Der Schöpferingenieur muss am Ende eingreifen und sich für eine Lebensform, sprich Schaufelform, entscheiden. Die hat anschließend noch den Test in der realen Welt zu bestehen. Technische Optimierung mit den Prinzipien der Evolution ist mittlerweile so bewährt, dass Firmen wie die NewTech Solutions GmbH in Dortmund mit maßgeschneiderter Software zur Lösung von Optimierungsproblemen, sogenannten evolutionären Algorithmen, gute Geschäfte machen. Geschäftsführer Professor Thomas Beck erklärt, warum evolutionäre Algorithmen anderen Optimierungsverfahren überlegen sind. Wo herkömmliche Optimierungsverfahren versagen, beispielsweise nicht robust genug sind, weil sie Ableitungen berechnen müssen, schlichtweg abstürzen beispielsweise, wo Rechner abstürzen und deswegen ganze Optimierungsläufe weggeworfen werden müssen, weil kein Resultat generiert wird, sind evolutionäre Verfahren vollständig robust, liefern ihnen eine Lösung und können quasi weiterlaufen, obwohl es Schwierigkeiten gibt bei den Berechnungen. Sie können zum Beispiel verrauschte Zielfunktionswerte haben, das heißt, es gibt keinen exakten Wert, sondern sie haben ein gewisses Rauschen in dem Resultat, also eine Unsicherheit über die Qualität. Auch damit können evolutionäre Algorithmen fertig werden und insbesondere sind sie für die sogenannte nichtlineare Optimierung geeignet. Das heißt, dann, wenn viele Parameter zusammenkommen, viele Freiheitsgrade ihres Problems, die in nichtlinearen Wechselwirkungen stehen, also sie können nicht durch Veränderung eines Parameters eine Aussage darüber gewinnen, wo liegt denn nun eigentlich das Optimum, die beste Lösung für mein Problem. Und wir stellen das immer wieder in unseren praktischen Anwendungen fest, dass Kunden mit ihren Verfahren entweder überhaupt nicht zum Ziel gelangen, keine Lösung finden, das Verfahren stürzt ab, ist nicht hinreichend robust oder natürlich sie haben noch gar nicht optimiert und wir kommen ins Spiel und stellen ihnen vor, wie man denn ihr Problem optimieren kann. Zum Beispiel Ampeln im Straßenverkehr. Wer soll wie lange grün haben? Welche Verkehrsströme sollen gleichzeitig fließen? In welcher Reihenfolge? Fahrstühle. In welcher Reihenfolge werden Etagen angefahren, damit niemand länger warten muss als unbedingt nötig? Mobilfunk, Wo müssen Sendemasten stehen, damit möglichst überall ein guter Empfang sichergestellt ist, bei möglichst geringer Strahlung? Telefonnetz. Wie viele Kabel sind nötig und wo, damit das Netz nie überlastet ist? Welche Netzkapazität ist aber effizient? Satelliten. Welche Umlaufbahnen sind günstig, um mit möglichst wenigen Satelliten möglichst viel zu erreichen? Am Ende braucht man immer die Optimierung. Ganz am Ende als Kern steht gewissermaßen immer die Optimierung. Oder die Informatiker würden wahrscheinlich eher sagen, die Suche. Es handelt sich immer um Suchverfahren, bei denen im Vordergrund steht, dass sie eine bestimmte gute Lösung für ein gegebenes Problem suchen müssen und finden möchten. Ganz anders als die Natur. Die biologische Evolution hat kein Ziel. Sie führt zu Wesen, die gut überleben. Wie deren Leben dann aussieht, ist ihr gleichgültig. Pinguine leben in größter Kälte. Andere Vögel fliegen um den halben Globus, um dort zu sein, wo ihnen die Temperatur am angenehmsten ist. Die Natur akzeptiert beide Lösungen. Ihr ist es letztlich auch gleichgültig, wenn sich kein Tier der Kälte stellt. Die technische Optimierung dagegen hat ein Ziel: die beste Lösung. Die Suche danach ist dem Bergsteigen in einer virtuellen Fitnesslandschaft zu vergleichen. Die Landschaft besteht aus Tälern und Hügeln, hohen Bergen und spitzen Gipfeln. Die Eigenschaften eines Individuums, sprich eines Lösungsvorschlags, legen den Ort fest, an dem es steht. Je besser das Wesen ist, desto höher liegt dieser Ort. Ziel der evolutionären Wanderung ist der höchste Gipfel im Gebirge. Da steht das beste Individuum. Nur leider weiß niemand so genau, wo dieser Gipfel liegt. Also beginnt man mit der Suche einfach irgendwo und geht von da aus immer bergauf. Bei der sogenannten Monte-Carlo-Suche, der zufälligen Suche, würden sie gewissermaßen den Nachkommen unabhängig vom Elter erzeugen. Sie generieren jedes Mal einen völlig neuen Zufallspunkt. Das ist hier nicht der Fall. Durch die Populationsidee und durch die Idee, dass die Nachkommen eben leichte oder manchmal auch größere Modifikationen der Eltern sind, haben sie immer einen Zusammenhang. Also die Historie baut sich nach und nach auf. Man kann sie auch nutzen im Rahmen des Verfahrens. Sprich, Eltern bekommen Kinder. Die Kinder unterscheiden sich leicht von ihren Eltern, stehen also irgendwo in ihrer Nähe. Manche höher, manche tiefer. Und sie können schon, das ist gerade die Hauptidee der Evolutionsstrategien beispielsweise, Richtungen im Suchraum und sogar Korrelationen lernen. Also wirklich Vorzugsrichtungen, Variablen, die sie gleichzeitig verändern müssen, all das kann gelernt werden. Es ist nicht extern vorgegeben, es baut sich im Laufe der Suche intern auf. Das heißt, sie lernen sehr viel Informationen über ihr Problem. Das ist eigentlich die entscheidende Qualität. Das Verfahren passt sich selbstständig dem Problem an. Die Individuen, die am höchsten stehen, überleben und bekommen die nächsten Kinder, die wiederum höher oder tiefer stehen können und so weiter. Irgendwann, so funktioniert technische Evolution, hat eine Generation den Gipfel des Berges erreicht. Im nahen Umkreis ist dieser Gipfel sicher der höchste. Aber ist er auch der höchste Gipfel weit und breit? Oder liegt irgendwo im Nebel versteckt ein noch höherer Berg, eine noch bessere Lösung? Gerade dieses Stochern im Nebel ist eine Spezialität evolutionärer Algorithmen. Allerdings, damit sie wirklich erfolgreich stochern, brauchen sie einen Anwender mit Erfahrung. Und das experimentelle Wissen über die evolutionären Algorithmen ist immens. Das ingenieurmäßige Wissen, wie man die Parameter einstellt, ist immens. Aber im Vergleich zu anderen Algorithmen fehlt etwas. Findet Professor Ingo Wegener vom Lehrstuhl für effiziente Algorithmen an der Universität Dortmund. Typische Algorithmen haben Qualitätsgarantien, sodass man einen Algorithmus mit Gütesiegel kaufen kann. Dieser Algorithmus liefert in der und der Zeit Lösungen von der vorgegebenen Qualität. Sowas fehlt bisher bei evolutionären Algorithmen und ich bin davon überzeugt, dass die Akzeptanz dieser Algorithmen wächst, wenn man eine Theorie dazu aufbaut, diese Algorithmen besser versteht, erstens um sie zu verstehen als Erkenntnis, zweitens um sie zu verbessern und drittens um sie auch lehren zu können. In der Gebirgslandschaft der möglichen Lösungen sichern große Schritte einen großen Fortschritt. Zu große Schritte jedoch führen leicht zum Absturz, zum Verlust der gesammelten Information. Trotz dieser Gefahr Da die Mutationen vom Zufall gesteuert sind, macht die Evolution gelegentlich doch Schritte, die viel größer sind, als es die Vorsicht gebietet. So groß, dass sie vielleicht nicht nur in die nächste Schlucht oder auf die andere Seite des Berges führen, sondern vielleicht sogar in eine ganz andere Gegend der Fitnesslandschaft. Und dort liegt vielleicht ein noch viel höherer Berg als der, auf den die Sippe oder Population bisher geklettert ist. So klettert sozusagen ein Teil der Population immer weiter auf das aktuelle, das lokale Maximum zu und schickt immer wieder einzelne Individuen als Kundschafter aus, auf der Suche nach der noch besseren und schließlich nach der besten Lösung. Wegener und seine Gruppe versuchen, die Lösungskapazität eines Algorithmus zu bestimmen. Kann ein evolutionäres Suchverfahren das Optimum überhaupt finden? Und wie lange braucht ein solcher Algorithmus dafür? Es geht nun darum, die richtige Abstraktion zu finden, das heißt den Prozess zu vereinfachen, sodass man ihn analysieren kann, die Ergebnisse aber in die richtige Richtung zeigen. Wir teilen die Aufgabe praktisch auf. Wir versuchen einerseits zu zeigen, für dieses Problem hat dieser Algorithmus eine erwartete Optimierungszeit, die höchstens einer gewissen Anzahl von Schritten entspricht. Und dabei sind wir bereit, die Anzahl der Schritte zu überschätzen, indem wir den Algorithmus so verändern, dass er eventuell etwas langsamer wird. Die andere Hälfte sagt, wir geben dem Algorithmus mehr Chancen, machen ihn irgendwie schneller. Wir zeigen denen, dass er dann für diese Probleme eine Mindestanzahl von Operationen braucht. Ja, wenn diese beiden Schranken nah beieinander sind, wir wissen, dass die Wahrheit zwischen diesen beiden Schranken sind, dann haben wir eine gute Approximation an die Wirklichkeit. Die bedeutende Wirksamkeit dieses Prinzips der Zuchtwahl ist nicht hypothetisch, denn es ist Tatsache, dass einige unserer ausgezeichnetsten Viehzüchter selbst innerhalb nur eines Menschenalters mehrere Rinder- und Schafrassen in beträchtlichem Grade modifiziert haben. Hewitt sagt von diesem Prinzip der Zuchtwahl, es sei der Zauberstab, mit dessen Hilfe er jede Form ins Leben ruft, die ihm gefällt. Also die Natur hat sich halt zum Beispiel die DNA ausgedacht als eine Möglichkeit, Organismen zu beschreiben. Und jetzt diese Abbildung, also der funktionale Zusammenhang zwischen der jetzt konkreten DNA, die Sequenz dieser Basen und dem tatsächlichen Organismus ist eben sehr komplex. Und die Frage ist halt, wie hat die Natur es geschafft, sich genau diese Sprache, diese Art der Kodierung auszudenken, um Organismen zu beschreiben? Marc Toussaint, Physiker und Informatiker an der University of Edinburgh, hat sich auf das Problem spezialisiert, diese Leistung der Natur und ihre Auswirkung auf die Evolution zu verstehen, um sie dann auch auf Computerprogramme übertragen zu können. Das Wichtigste an dem Genom ist die Eigenschaften bezüglich, welche möglichen mutativen oder evolutionären Schritte sie ermöglichen. Zum Beispiel diese Junk in den Sequenzen. All diese Teile der DNA-Sequenzen, die nicht exprimiert werden, wird sehr oft gesagt, die sind redundant, wieso werden die nicht rausgeschmissen? Sie haben ja keine Funktion bezüglich des konkreten Organismus. Aber die wichtigste Funktion der DNA-Sequenz ist, zu bestimmen, welche möglichen evolutionären Schritte denn da sind. Und da haben eben diese Sequenzen, die nicht exprimiert werden, eine sehr wichtige Aufgabe, denn diese Sequenzen könnten durch vielleicht ein Crossover oder durch andere Mutationen, könnten wieder aktiv werden. Das heißt, das ist wie eine Bibliothek von möglichen evolutionären Schritten. Die Sprache der DNA ist sehr komplex. Auch sie hat verschiedene Möglichkeiten, ein bestimmtes Protein zu kodieren. So ähnlich, wie das mit den menschlichen Sprachen auch funktioniert. Luftschaufel oder Blade, zwar höchst unterschiedliche Worte für dieselbe Sache. Und je nachdem, von welcher Kodierung man ausgeht, führen kleine Änderungen, Mutationen, zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen. Aus der Schaufel wird durch Änderung eines einzigen Buchstabens eine Schaukel. Im Englischen ist der Weg von Blade zu Swing gigantisch. Dafür kommt man vom Blade leicht zu Blame, zum Tadel. Ob Schaukel oder Tadel nun in irgendeiner Form hilfreich oder sinnvoll sind, das können wir so ohne weiteres nicht entscheiden. Immerhin haben wir durch zwei unterschiedliche Kodierungen zwei höchst verschiedene und sinnvolle neue Lösungen gefunden. Übertragen auf die Probleme der Ingenieure mit evolutionären Suchstrategien bedeutet das, es ergeben sich komplett andere mögliche evolutionäre Schritte auf diesem Raum. Was bedeutet das, je nachdem, welche Kodierung ich wähle, sieht das Bild der Fitnesslandschaft eigentlich komplett anders aus. Wenn ich eine bestimmte Codierung wähle, könnte diese Fitnesslandschaft sehr unstetig sein, sehr viele lokale Maxima und Minima haben. Wenn ich eine andere Codierung wähle, kann sie plötzlich glatt werden, unimodal und sehr schön eine geradlinige Evolution zum Ziel ermöglichen. Vorerst noch viel Konjunktiv. Wie zum Beispiel die Turbinenschaufeloptimierer, die Bergsteiger in ihrer Fitnesslandschaft am besten kodieren, durch welche Parameter also die Turbinenschaufeln bestmöglich beschrieben werden, ist daraus nicht zu erschließen. Wohl hat Toussaint eine Vorstellung davon, wie Kodierung in Zukunft aussehen sollte, flexibel nämlich. So wie die natürliche Evolution nicht nur die fertigen Organismen, sondern auch den Code, der die Organismen beschreibt, entwickelt, so sollten, wenn möglich, auch Darwins digitale Erben bei der technischen Optimierung vorgehen. Für Optimierer wie Markus Olhoffer und Thomas Beck scheint es noch keinen gangbaren Weg zu geben, diese Erkenntnisse zu nutzen. Dort, wo es nicht ganz so zielgerichtet zugeht, haben solche Ansätze schon Fuß gefasst. Im Artificial Design etwa. Hier werden zum Beispiel Bilder mit den Methoden der Evolution für das Auge des Betrachters optimiert. Und vielleicht ist es ja auch eine gewisse Offenheit bezüglich der Codierung, die experimentelle Computerwelten wie Tom Rays Tierra so interessant macht. We found some new ecological niches which weren't observed before. It's a sort of a second order parasite, a meta parasite. Wir haben in Tierra ganz neue ökologische Nischen gefunden. Da gibt es so etwas wie Parasiten zweiter Ordnung, Metaparasiten. Das sind Tiere, die einen Parasiten und sein Wirtstier ausnutzen. So etwas könnte in der Natur durchaus vorkommen. Ich möchte darüber unbedingt mit Biologen sprechen. Das scheint eine Art Erweiterung zu sein, dass der Organismus nicht nur einen anderen Parasiten, sondern auch noch dessen Wirt nutzt. Da muss es doch etwas Ähnliches in der natürlichen Welt geben. Es macht jedenfalls Sinn, danach zu suchen. In einer fernen Zukunft sehe ich die Felder für noch weit wichtigere Untersuchungen sich öffnen. Die Psychologie wird sich mit Sicherheit auf den Satz stützen, dass notwendig jedes Vermögen und jede Fähigkeit des Geistes nur stufenweise erworben werden kann. Schon Charles Darwin hatte weitergedacht. Welche Rolle spielen geistige Leistungen, spielen Wissen, Lernen und Kultur in der Evolution? Wir sammeln Erfahrungen und nicht nur das, wir geben sie weiter, wir vererben sie sogar. Vielleicht kann man das gesammelte Wissen der Menschheit als eine Art erweitertes Erbgut betrachten. Ein Erbgut allerdings, an dessen Fortentwicklung die Evolution keinen Anteil hat. Höchstens als Gegenstand der Forschung, als ein Thema, über das die Menschheit Wissen erlangt. Und durch Wissen nehmen wir evolutionären Druck von unseren Schultern. Trotzdem findet Evolution weiterhin statt. Nicht nur in der Technik, sondern auch bei uns. Was sie allerdings aus dem Menschen macht, das ist völlig offen. Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form eingehaucht hat. Und dass, während unser Planet den strengsten Gesetzen der Schwerkraft folgend sich im Kreise geschwungen, aus so einfachem Anfange sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt. End of line. Darwins digitale Erben, die Entwicklung technischer Systeme nach den Prinzipien der biologischen Evolution, von Andrea Vogel. Es sprachen Frauke Pohlmann, Walter Gontermann, Hans Bayer, Josef Tratnik und Hendrik Stickan. Ton und Technik Michael Morawitz und Dagmar Schondai. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Uli Blumenthal. Deutschlandfunk. Programmtipp. Von der Kulturgeschichte eines Ausgrenzungsversuchs. Ein Feature über die Enthumanisierung durch den Vorwurf der Dummheit. Das dumme Staunen, mit dem sie mich anschauten. Die enormen Kröpfe, die wulstigen Lippen und halbgeöffneten Münder, die schweren, heruntersackenden Augenlider, die herabhängenden Kinnladen und die tölpelhaften Mienen waren furchterregend. Als habe ein böser Geist alle Einwohner in dumme Tiere verwandelt. Von der Dummheit. Studiozeit. Um 20.10 Uhr. Die Kunst, Unsinn zu reden, ist ein natürliches und unveräußerliches Recht der Frauen. Deutschlandfunk.